Kundgabe 8712. Empfangen am 31.12.1963. Geistiger Tiefstand. Liebelosigkeit. Ich liebe. Der größte Beweis des geistigen Tiefstandes der Menschen ist die Liebelosigkeit, die überall unter den Menschen ersichtlich ist. Die Ich-Liebe hat sich stets mehr verstärkt und die uneigennützige Nächstenliebe übt fast niemand mehr aus. Und es muss daher auch ein entgeisteter Zustand auf Erden sein, ein Zustand des Wirkens schlechter Kräfte, wo immer der Gegner Gottes die Oberherrschaft hat und die Menschen ihm zu Willen sind. Die geistige Finsternis wird immer tiefer. Lichtstrahlen sind nur selten erkennbar und oft sogar werden sie vorgetäuscht als Blendlichter, die keine Strahlkraft haben. Es ist offensichtlich die Zeit des Endes gekommen, wenn an dem Liebegrad der Menschen der Maßstab angelegt wird. Es ist ein sichtlicher Rückgang zu verzeichnen, die Menschen sind fest mit der Materie verhaftet, für sie gilt nur der Körper und dessen Wohlbehagen, irdische Erfolge und Vermehrung irdischer Güter. Dass ihre Seelen in äußerster Not sind, glauben sie nicht, weil sie nicht an ein Fortleben der Seele glauben, oft sogar selbst eine Seele in sich leugnen. Und sie können nicht zu einem anderen Denken gezwungen werden, es muss ihr freier Wille geachtet werden, aber entsprechend schaffen sie sich auch selbst ihr Los nach ihrem Tode. Und wer die Vorgänge in der Welt, in seiner nächsten Umgebung beachtet, der weiß es auch, dass dieser Zustand nicht ewig währen kann, weil er sich von Tag zu Tag verschlimmert, weil die Gier nach der Materie immer größer wird, weil keinerlei geistiges Streben beobachtet werden kann und weil ein jeder Zustand einmal sein Ende nimmt, wenn er nicht der göttlichen Ordnung entspricht. Die Menschen dienen einander nicht mehr, sondern ein jeder will herrschen und aber bedient werden. Jeder fordert vom anderen, was ihm wohlgefällt, aber keiner ist bereit, auch dem anderen das Gleiche anzutun. Die Liebe fehlt. Die Herzen der Menschen sind verhärtet. Und immer nur sind es Vereinzelte, die im Falle der Not sich bereit finden zu helfen. Und dies ist die kleine Herde, denn wo einmal der Liebewille sich betätigt, dort wird auch die Bindung hergestellt mit der ewigen Liebe. Und diese löset sich nun nicht mehr von dem Menschen, der freiwillig Liebewerke verrichtet. Ihr Menschen wisset nicht um den Segen eines Liebewirkens. Ihr wisset nicht, wie viel leichter ihr durch das Erdenleben gehen könntet, wenn ihr nur die Liebe üben würdet und dadurch stets mehr empfanget für eure Seele, aber auch irdisch empfanget, wessen ihr bedürfet. Der liebelosen Menschheit aber fehlt dieses Wissen. Ein jeder denkt nur an sich selbst und ein jeder gewinnt dem Leben ab, was er nur kann und bedenket nicht, dass er nicht um die Stunde seines Todes weiß, dass er jede Stunde abscheiden kann und nichts mitnimmt in das jenseitige Reich, was er auf Erden besitzet, dass er aber nackt und elend drüben ankommt, weil er nichts für seine Seele aufzuweisen hat, die er im Erdenleben darben ließ. Und sie nun aber das Einzige ist, was geblieben ist und nun in bitterster Armut in das geistige Reich eingeht. Und es kann dieser liebelose Zustand der Menschen nicht den geringsten geistigen Erfolg eintragen. Da aber nur zum Zwecke des geistigen Ausreifens der Seele, dieser als Mensch über die Erde geht, der Zweck aber nicht erfüllt wird, muss ein gewaltiger Eingriff von Seiten Gottes erfolgen. Eine scharfe Zurechtweisung und Mahnung, auf das noch einige wenige sich besinnen, ihres Erdenlebenszweckes und sich wandeln, bevor die letzte Phase auf dieser Erde beginnt, die nur noch kurz ist bis zum Ende. Der leisen Ansprache Gottes durch Schicksalsschläge, Katastrophen und Unglücksfälle aller Art, durch das Wort Gottes, das von oben ertönet, achten die Menschen nicht. Und daher müssen sie lauter angesprochen werden. Und selig, wer diese Ansprache Gottes hören will und sie beherzigt. Denn auch dann werden noch viele Menschen sein, die ihn nicht erkennen wollen wenn er durch die Elemente der Natur zu ihnen sprechen wird, in gewaltiger Stärke. Auch sie werden nicht gezwungen, sondern im freien Willen sich entscheiden können, aber sie werden gerettet sein vor dem Schlimmsten, vor der Neubannung in der festen Materie, wenn sie nur noch den Weg zu Gott finden und nehmen, wenn sie ihn noch anerkennen und zu ihm rufen, um Erbarmen. Dann aber ist auch das Ende gekommen, denn die Erde verrichtet nicht mehr ihren Zweck. Sie wird nicht mehr als Ausreifungsstation von dem Geistigen genützet. Sie wird nur noch dem Körper nutzbar gemacht, und ein jeder wirft sich zum Beherrscher des Erdballs auf und richtet selbst die größten Zerstörungen an im Glauben, alle Gesetze der Natur zu beherrschen und also auch ungestraft experimentieren zu können, was dann auch zur letzten Zerstörung der Erde führen wird. Doch die Menschen selbst wollen es so, und so wird es auch kommen, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde erstehen, und es wird die göttliche Ordnung wiederhergestellt werden, auf dass die Rückführung des Geistigen zu Gott fortgesetzt werden kann, wie es in seinem Heilsplan vorgesehen ist, von Ewigkeit. Amen.